Tiernamen sind oft Teil von Wörtern aus der Alltagssprache. Wiederholen Sie nach dem Signal. Eine Sau ist ein weibliches Schwein. Das Präfix Sau intensiviert den Effekt von vielen Adjektiven. Wenn etwas sehr ärgerlich ist, dann ist es saublöd. Lämmer sind junge Schafe. Wer nach religiösen Regeln lebt, ist fromm. Wer absolut nichts Böses tut, ist also lammfromm. Affen sind die Gruppe von Tieren, die mit dem Menschen verwandt sind. Geil ist Alltagssprache und heißt toll. Wenn etwas super toll ist, kann man auch sagen, das ist ja affengeil. Ein Mops ist eine Sorte von Hunden. Ihr Gesicht ist sehr kompakt und das Adjektiv fidel bedeutet fröhlich. Sieht Ihre beste Freundin heute sehr froh aus und hat gute Laune? Dann ist sie mopsfidel. Raben sind laute und besonders intelligente Vögel. Sie haben eine intensive schwarze Farbe. Eine sehr dunkle Nacht nennt man deshalb auch Rabenschwarz.